In den so entstandenen, besser berechenbaren Verhältnissen besetzten Dinosaurier sehr schnell alle Ökosysteme und ökologischen Nischen, und die immer vielfältigere Landschaft pulsierte von grünem Leben. In der Jurazeit beherrschten also nicht nur Dinosaurier die Erde, sondern auch ihre Nahrungslieferanten, die Nacktsamer. Zwischen Dinosauriern und Nacktsamern dürfte sogar eine so enge Beziehung bestanden haben, dass man sie als ein Beispiel für Koevolution betrachten kann. Gegen Ende der Jurazeit erlebten die Sauropoden, Dinosaurier mit mächtigem Hals, riesigem Schwanz und insgesamt einer Neigung zum Gigantismus, ihre Blütezeit. Untersuchungen zu Form und Größe ihrer Zähne, aber auch die Rekonstruktion ihrer Kieferbewegungen und der Ausmaße ihres Schädels zeigen, dass sie Pflanzenfresser waren. Vergleicht man sie mit heutigen großen Pflanzenfressern, müssen sie mit ihrer gewaltigen Größe und ihrem schnellen Wachstum enorme Nahrungsmengen zu sich genommen haben. Und eine gute Ausstattung mit Darmbakterien half ihnen vermutlich, das Grünfutter durch Vergärung zu verdauen. Wie die großen Stegosaurier, die späteren Verwandten von Isaberisaura, kauten sie ihre Nahrung nicht, sondern schluckten sie im Ganzen. Erkenntnisse darüber, welche Pflanzen wahrscheinlich auf dem Speiseplan dieser riesigen Veganer standen, liefern Studien an Pflanzenresten, die man im gleichen Zusammenhang gefunden hat wie die Sauropoden. Nimmt man alle diese Befunde zusammen, scheint eines klar zu sein. Die Dinosaurier mit dem langen Hals, die sich so stark vermehrten, waren mit ihrer Ernährung auf große Mengen an Nacktsamern und Farnen angewiesen. Darunter auch Nadelbäume wie Auracaria und die Ginkgo-Bäume. Das Spektrum der Umgebungsbedingungen reichte von feuchten Waldrändern bis zu offenen Landschaften. Geringfügige Abweichungen der Zahnform lassen darauf schließen, dass ihre Artenvielfalt zunahm. Manche von ihnen konzentrierten sich vielleicht auf Baumwipfel, andere strichen beim Fressen mit ihrem beweglichen Hals über den Erdboden. Das Ganze war aber keine Einbahnstraße. Wie die heutigen großen Pflanzenfresser in den Tropen, so lieferten auch die Sauropoden ihrem ökologischen Umfeld wahrscheinlich eine Gegenleistung. Ihre ausgedehnten, donnernden Wanderungen nutzten den Nacktsamern, weil deren Samen unbeschadet weiterverbreitet wurden. Und Pflanzen wie die Cycadales lockten mit ihren bunten Samen Dinosaurier an, die Farben sehen konnten. Man hat sogar die Vermutung geäußert, die Zapfen der Nadelbäume und insbesondere die der Auracarien hätten in der Evolution diese Form angenommen, um von den pflanzenfressenden Dinosauriern zu profitieren und so zu überleben. Wie eng die Beziehung war, ist zwar heftig umstritten und wahrscheinlich bestand kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Nacktsamer und der Vielzahl der Dinosaurier, aber eines ist nicht zu leugnen. Die vielgestaltigen, riesigen pflanzenfressenden Dinosaurier der Jurazeit profitierten, wie auch ihre natürlichen Feinde, von der Verbreitung und der Artenvielfalt einer üppigen Vegetation aus Nacktsamern. Faszinierend ist auch, dass die Vielfalt der Sauropoden zur Zeit des Niedergangs der Nacktsamer in der frühen und mittleren Kreidezeit vor 143,1 bis etwa 100 Millionen Jahren allmählich zurückging, zumindest in Nordamerika, während die Stegosaurier sogar fast völlig verschwanden. Ungefähr zu dieser Zeit kam es möglicherweise zu einer noch dramatischeren Verbindung zwischen den grünen Fingern der Dinosaurier und der Evolution der Pflanzen. Und im Mittelpunkt standen dieses Mal die Tropen.